2006. Punkerhütten her. Mehrmals besetzen die Punks der Maria-Hilfer-Straße leerstehende Häuser. Schließlich stellt ihnen die Gemeinde Wien in der Jonstraße die Punkerhütten zur Verfügung.